Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung stellte am 4. Juli der Vorsitzende des Obersten Rates der Neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, Vasile Orleanu, ins Internet einen Beitrag zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Sache für die koreanische Revolution und Souveränität der Welt.